Erstens sind die Gebiete, die die Israeliten in Kanaan bekamen. Eliasar, der Priester, Josua und die Anführer der Stämme teilten es ihnen zu. Zweitens, sie teilten das Land durch das Los auf. Gott hatte dies Mose für die 9,5 Stämme befohlen. Dritter, Mose hatte 2,5 Stämmen ihr Land schon jenseits des Jordans gegeben. Die Leviten bekamen kein Land unter ihnen. Vierter, die Söhne Josefs waren 2 Stämme, Manasse und Ephraim. Die Leviten bekamen kein Land. Sie bekamen nur Städte zum Wohnen und Weideland für ihre Tiere. Fünfter, die Israeliten taten es, wie Gottes Mose befohlen hatte. Sie verteilten das Land. Sechster, dann kamen die Leute von Juda in Gilgal zu Josua. Kaleb, der Sohn Jephunnes, sagte zu ihm: Du weißt, was Gott zu Mose, dem Mann Gottes, gesagt hat. Es war in Kades Barnea, über mich und über dich. Siebter, ich war 40 Jahre alt. Mose, der Diener Gottes, schickte mich von Kades Barnea. Ich sollte das Land ansehen. Ich brachte ihm eine ehrliche Antwort. Achter, meine Leute, die mit mir gingen, machten das Volk ängstlich. Aber ich gehorchte Gott, meinem Herrn, ganz. Neunter, an diesem Tag schwor Mose, das Land, auf dem du warst, soll dir und deinen Kindern für immer gehören. Du hast Gott, deinem Herrn, ganz gehorcht. Zehnter, Gott hat mich am Leben gehalten, wie er versprach. Das war 45 Jahre lang, seit Gott zu Mose sprach. In dieser Zeit zog Israel durch die Wüste. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Elfter, ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich schickte. Ich bin heute noch so stark, um zu kämpfen und zu gehen. Zwölfter, gib mir jetzt dieses Bergland, von dem Gott damals sprach. Du hast es selbst gehört. Dort leben Enakiter und es gibt große, starke Städte. Vielleicht ist Gott mit mir, dass ich sie wegjage, wie Gott versprochen hat. 13. Josua segnete Kaleb. Er gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron als Land. 14. So wurde Hebron Kaleb, dem Sohn Jephunnes, bis heute als Land gegeben. Er hatte Gott, dem Herrn Israels, ganz gehorcht. 15. Hebron hieß früher Kirjat Arba. Arba war der stärkste Mann unter den Enakitern. Danach hatte das Land Ruhe vor dem Krieg.